WDR 3. Open. Pop 3. Mit Thomas Guntermann herzlich willkommen. Mitunter träumen unsere Gäste wilde Träume, weiß der Portier des größten Hotels der Stadt, das seine Pforten im Herbst in Köln öffnete. In der Realität haben die Hotelbetreiber natürlich vorgesorgt, dass nichts Überraschendes passiert. Aber Zweifel bleiben und eine Schlafbrille kann helfen. Das größte Hotel der Stadt ist ein organisierter Wohnungstausch. Einchecken kann jeder, der dafür seinen Haustürschlüssel abgibt. Mit dem fremden Schlüssel erschließen sich die Gäste dann nicht nur einen anderen Lebensentwurf in Form einer Wohnung, sondern auch ein unbekanntes Viertel der eigenen Stadt. Wer nicht einchecken konnte, dem eröffnet dieses Hörspiel an der Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen Fiktion und Dokumentation die Türen zur Stadt. Es ist kostenlos, doch nicht umsonst. Du möchtest gern dabei sein. Und wir hoffen, dass du kommst. Tausch den Schlüssel um. Wir warten auf dich. Geh in die andere Wohnung und setz dich an den fremden Tisch. Das größte Hotel der Stadt. Von Feline Fellhagen und Jan Holtmann. Herzlich willkommen im größten Hotel der Stadt. Schön, dass Sie sich für unser Hotel interessieren. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, sind wir ein ganz besonderes Hotel. Die Zimmer unseres Hotels sind Ihre Zimmer. Ein Hallo an das Hotel und seine Gäste, die seine Gastgeber sind. Oh, zwei Gäste, oder? Ja, genau. Zwei Gäste. Ja. Und Sie wissen schon, worum es geht, oder soll ich das nochmal erklären? Wir wissen, dass wir jetzt unsere Wohnung sozusagen abgeben, ja, und dafür eine andere beziehen. Ja. Das ist so die Grundidee, oder? Genau. Man kommt hier an, meldet sich an, gibt seinen Schlüssel ab und kriegt einen Schlüssel einer anderen Wohnung mit Adresse zurück. Wir nehmen erstmal die Personalien auf, dann nehmen wir den Schlüssel quasi auf, weil sie trennen sich ja heute. Und dann gucken wir, welcher Schlüssel zu Ihnen passt. Wer trennt sich jetzt? Der Schlüssel. Ach so, unten wir. Person. Ja, genau. Wir gehen ja getrennte Wege und damit man das nachvollziehen kann, wer wo ist, gibt es für beides ein Buch. Okay. Der Herr an der Rezeption, das ist Jan. Er und die Hausdame Feline, die ich Ihnen bei Gelegenheit noch vorstellen werde, kümmern sich um die Buchungen, Zimmerbelegung und den generellen Ablauf in unserem Hotel. Jan ist gerade beschäftigt, deshalb wollen wir nicht stören. Heute denn viele Gäste im Hotel? Oh, schon noch überschaubar. Ja. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit gedacht, oh, wenn wir jetzt so spät kommen, kriegen wir vielleicht kein Zimmer mehr. Aber doch, es ist noch eins da. Ja. Ah, okay. Das war der Schlüssel Nummer 10, der ist jetzt hier. Jetzt kümmern wir uns nochmal um den. Das geht jetzt hier zur Wohnung 8. Und das ist die Wohnung in der Ottostraße. Die Otto-Straße. Das Hotel erstreckt sich über alle Stadtteile. Und täglich verändert es seine Größe und seine Form. Heute dehnt es sich nach Norden aus. Morgen verdichtet es sich vielleicht in die Innenstadt hinein. Drittes OG rechts. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hotels kann bei uns nur jemand einchecken, der bereits ein Bett hat. Unser Hotel ist das größte der Stadt. Denn jedes Bett dieser Stadt kann zum Hotel gehören. Viel Spaß. Danke. Der Page bringt Sie noch auf den Weg, wenn Sie... Und jetzt sage ich die Herrschaften, ich weiß nicht, wie es drängelt. Nö, es drängelt nicht. Ja. Ist das gut. Ach so, nee, ich hab der einzige feste Ort unseres Hotels ist die Rezeption und die Lobby. Ein Hallo an die Rezeption und ein Hallo an die Lobby. Und natürlich ein Hallo an das Personal des größten Hotels der Stadt. Ein Hallo an Andreas. Hallo Mirko. Hast du einen Moment Zeit für uns? Ja, klar. Würdest du dich bitte unserem zukünftigen Gast vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Andreas und ich bringe die Gäste und ihr Gepäck auf das Zimmer. Und das sind weite Wege, das ist jetzt mein sechstes Hotel, wo ich arbeite und so viel bin ich noch nie gelaufen. Ja, man kann sagen, unser Hotel hat die längsten Flure, die je ein Hotel besaß. Es sind die Straßen, Gassen, Plätze, die Hinterhöfe und Treppenhäuser dieser Stadt. Danke, Andi. So, dann geht's jetzt. Natürlich möchte ich mich auch selbst vorstellen. Mein Name ist Mirko. Ich arbeite hier als zweiter Page, als Nachtportier und auch als Telefonist. Ein kleines Hallo an mich selbst und ein Hallo an Sie, meinen zukünftigen Gast im Hotel der Stadt, die sich selbst besucht. So. Das ist spannend, der letzte Schlüssel. Öffnet sich. Mach's auf. Ja. Cool. Ja. Unsere neue Wohnung. Guck. Wow. Cool. Die ist aber spitzenmäßig aufgeräumt. Ja. Kannst du dich noch inspirieren lassen? Ja, schön. Sehr schön. Oh, guck mal, hier. Eine Nachricht für uns mit Bonbons und Aspirin. Und willkommen. Viel Spaß im Hotel Ingo und Viola. Dann werde ich gleich ein Bonbon essen. Falls Sie auch ein Bonbon zur Hand haben, greifen Sie zu. Lehnen Sie sich zurück. Sie befinden sich in einer fremden Wohnung. Es ist dunkel. Finden Sie den Lichtschalter sofort? Wie alt mag das braune Sofa sein? Setzen Sie sich. Ihr Blick fällt auf das Foto an der Pinnwand. Ein sich innig küssendes Paar. Sind das Ihre Gastgeber? Stellen Sie die stehen gelassene Kaffeetasse mit den Lippenstiftspuren in die Spüle. Viele Leute, die mir begegnen, haben Befürchtungen, fremde Leute in ihre Wohnung zu lassen. Ich denke, da brauchen die keine Angst vor zu haben. Die eigentliche Herausforderung ist die kontemplative Grundhaltung in unserem Hotel. Das einfache, interesselose Betrachten, das ist die eigentliche Herausforderung. Das ist viel gefährlicher als jedes Autorennen. Wenn man das wirklich macht, dann kann alles passieren. Und heute habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen über Menschen, die alle ihre Bücher wegschmeißen. Sie wollen keinen Besitz mehr haben. Kein Besitz? Kein Besitz, ja. Alles komplett weg. Ja gut, was noch auffällig ist, ist, dass ein Raum hier abgeschlossen ist. Mhm. Voll mysteriös. Finde ich persönlich etwas merkwürdig. Hätte ich zumindest nicht erwartet, weiß auch nicht. Das hat so eine Misstrauens. Da kann man wieder über, was ist Privatsphäre, sprechen. Wenn man die Türe doch öffnet, warum verschließt man dann eine Tür? Naja. Ja, finde ich auch. Und wie findest du es hier zum Essen? Ja, ähnlich wie du. Also ich finde auch, es fehlt so ein bisschen an praktischem Kochwerkzeug. Ja, so wie sowas, was du einfach zum Kochen brauchst. Mhm. Ja, ich finde auch, dass die hier so ein bisschen komische Gläser haben. Ja, die Gläser sind sehr lustig. Da ist unten ja so eine Kuhle. Und das heißt, dass das Glas nicht richtig stehen kann, sondern immer so. Kuhle, das ist eine Wölbung. Ja, das meine ich ja damit. Das Glas hat innen so eine Kuhle, weil es dann unten. Sie haben sich seit Jahren mal wieder Pfannkuchen gemacht. Haben Sie alle Gerätschaften sofort gefunden? Finden die Gäste, die in Ihrer Wohnung sind, was sie brauchen? Oder mehr? Da war, man kommt rein, es war noch Leben drin. Es war, als wären die Leute gerade gegangen und die Gerüche waren gleich, also man roch Essen, Kinder essen auch. Ja, stimmt. Das war so ein bisschen so als, wir sind zu früh da. Ne? Also die sind eigentlich noch drin und also alle Gerüche, das ganze Leben war noch da. Ah, da ist Justine. Ein Hallo an Justine. Hallo Mirko. Justine, hast du einen Moment Zeit? Ja, klar. Würdest du dich bitte unserem zukünftigen Gast vorstellen? Ja, kann ich machen. Hallo, guten Tag, ich bin das Zimmermädchen Justine. Ich besuche unsere Gäste in ihren Suiten und gucke, ob da alles in Ordnung ist. Wollte mal durch, wenn es nötig ist. Das war's eigentlich schon. Ah, Justine, komm, ich habe gehört, du interessierst dich schon auch sehr für die Details der Suiten, oder? Ich bin interessiert, ja, aber auch sehr diskret. Ich trinke auch gerne mal einen Kaffee mit meinen Gästen. Ich muss jetzt los, reicht das? Vielen Dank, Justine. Ach, Justine? Ja? Kannst du daran denken, unsere Gäste zu siezen? Ja, mach ich. Tschüss. Nebenan in der Bar treffen sich am Abend unsere Gäste, erzählen von ihren Erlebnissen und lauschen der Hotelband. Ein Hallo an die Hotelband. Warum machen Sie nicht mit beim Wohnungstausch? Kommen nur zum Saufen. Besser mache ich jetzt den Cocktail so sehr, dass ich nach diesem Cocktail sowieso alles sofort alles eintausche. Alles tauschen? Okay, ich tausche. Ich tausche dann aber auch gleich zwei Kinder mit. Oder wir insgesamt vier. Ich habe auch noch zwei. Können wir dann auch die vier Kinder vertauschen? Ja, alles. Der Mann an der Bar ist Tobias, unser Barkeeper. Der Hüter des Rezepts unseres Hauscocktails. My home is my castle. Ein Hallo an Tobias. Hallo Mirko. Und wie läuft's? Gut, gut. Bereitest du unserem zukünftigen Gast auch einen unserer Hauscocktails? Natürlich, mache ich gerne. Okay, dann bis später. Ja, bis später. Und wie geht es Ihnen in unserem Hotel? So im Vergleich zu anderen Hotels? Normales Hotelzimmer ist immer irgendwie kalt. Also es ist immer irgendwie notwendig und es ist auch mal weißes Bett da, man kann dann schlafen. Da ist eine warme Wasserquelle zum Saubermachen und das war. Und es war halt nicht so aufgeräumt und das fand ich eigentlich gut. Mhm. Weil wir dann auch wirklich dachten, ach, wir haben einen Fehler gemacht, wir hätten nicht so toll aufräumen sollen, dann ist da einfach mehr Leben drin. Wenn man dann so denkt, oh, man ist ja auch ein bisschen Gastgeber, man soll sich wohlfühlen, mach alles schön sauber, das ist eigentlich Quatsch. Also jetzt würde ich sagen, nee, das Nötigste, vielleicht mal Sachen wegräumen, die einem zu im Team sind und dann so lassen. Ja. Finden Sie heraus, was Ihnen privat ist und checken Sie ein. Im größten Hotel der Stadt. Sie können mich übrigens auch jetzt gerne noch anrufen, wenn Sie weitere Fragen zu unserem Hotel haben oder direkt einchecken wollen. Sie erreichen mich unter 0176 618 78 475. Ich wiederhole. 0176 618 78 475. Glaubst du, du kannst hier gut einschlafen? In dem Bett? Ich bin auch müde. Ich glaube schon, so müde wie ich bin. Da ist es eigentlich egal, wo man schläft, oder? Ja, hab doch man schläft. Und Hauptsache, man hat ein weiches Bett und das haben wir ja, ne? Ja. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja. Ich konnte erstmal da nicht einschlafen, weil ich eben plötzlich irgendwie so Horrorvorstellungen hatte, so dass zum Beispiel dieser Typ, dem das Zimmer gehört, dann plötzlich im Zimmer steht nachts oder so. Und dann kommt er einfach zurück in seine Wohnung mit seinem Zweitschlüssel oder so. Aber dann habe ich mich natürlich versucht zu beruhigen und mir überlegt, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Und dann habe ich meine Schlafbrille aufgesetzt, weil es war so hell in dem Zimmer. Und dann konnte ich gut schlafen. Mitunter träumen unsere Gäste wilde Träume. Aber in der Realität haben wir vorgesorgt, um sie zu beruhigen und alle anderen natürlich auch. Jeder Gast unterschreibt eine Vereinbarung, in der er sich mit bestimmten Bedingungen in unserem Hotel einverstanden erklärt. Hier steht unter anderem, wenn die anderen solche Schufte sind wie ich, dann nehme ich nicht teil am Hotel. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Jan, könntest du den Punkt mit dem Schuft nochmal erklären? Ja, es ist ja so, dass das ganze Hotel Köln eigentlich auch eine Projektionsfläche ist für schlechte Gedanken. Da kann natürlich eine Menge schief gehen, könnte man sich natürlich denken. Also es fährt jemand mit einem LKW vor und räumt die Bude aus, es werden da wilde Partys gefeiert. Und was man sich vielleicht noch alles ausdenkt, was da schief gehen kann. Aber das ist ja das eigene Handlungspotenzial, das sind die eigenen Gedanken, was man da machen könnte. Deswegen sage ich immer, jemand, der sagt, wenn die anderen solche Schufte sind wie ich, der kommt zu der Schlussfolgerung, dann kann ich an dem Hotel Köln nicht teilnehmen. Also ich habe es jetzt leider irgendwie noch nicht ganz verstanden, aber... Ist ja egal, auf jeden Fall Ich kann Ihnen versichern, dass bis heute noch kein Schuft bei uns eingecheckt hat. Ja, das meine ich ja. Ja, danke, Jan. Ich möchte Sie nun einladen, in Gedanken durch unser Hotel zu wandeln. Lauschen Sie dabei unserem Springbrunnen. Vor dem Hotel sitzt ein kleiner Junge. Ich schätze, er ist vielleicht 7 Jahre. Er wirkt sehr konzentriert. In einer Hand hält er den schleimigen Kopf einer Schnecke, in der anderen ihr Schneckenhaus. Der kleine Junge zieht an beiden Teilen. Er zieht immer weiter. Jetzt löst sich das Schneckenhaus von der Schnecke ab. Ja, das Schöne ist halt auch, dass man wie so eine Art von anderer Haut aufstreift, als wie so ein anderes Leben, was man hätte auch halt leben können eigentlich. Das ist das Spannende. Oder das ist vielleicht auch das Erholsame sogar geradezu daran, dass man einfach mit seinem alten Leben auf einmal nichts mehr zu tun hat, sondern einfach mal probeweise mit einem neuen Leben. Und das ist eben, weil es eben trotzdem nicht verbindlich ist, ist es irgendwie total erholsam. Okay, die U-Bahn, also der Hotellift sozusagen, ist der nächste Eberplatz. Eberplatz, genau. Genau. Geh mal. Und ihr macht das jetzt 12 Tage. Ja. Ich habe auf der Webseite geschaut. Hab gedacht, ach ja, das ist lustig gemacht, das klingt gut. Hab uns registriert und hab danach Jürgen Bescheid gesagt, ich habe uns angemeldet. Okay, hat nicht vorher gefragt. Nee, weil das Thema sowieso schon sozusagen im Raum stand und ich wusste, er wollte sowas. Ich schaute mich jetzt. Er wollte also sowas mir machen. Die Decke total auf dem Kopf in der Vorstellung. Okay. Das heißt einfach raus. Ja. Was anderes erleben. Der Junge sitzt immer noch da. Er hat eine zweite Schnecke gefunden. Er versucht gerade, die erste Schnecke in das Schneckenhaus der zweiten Schnecke zu stopfen. So, jetzt geht's zu unseren Dauergästen. Oder die Gäste mit dem Wunsch nach 12 Lieben. Die wollen das am liebsten immer machen, vor allem er. Kann er ja bei uns immer wieder neu eintauchen. Hallo. Hallo. Ich bin das Zimmermädchen. Klasse. Moment bitte. Ich lege mich mal kurz hier ab. So. Um welches Zimmer handelt es sich denn? Hier. Das Zimmer links. Ah, wunderbar. So, ich gucke mich mal um. Aha, das ist das Zimmer? Das ist das Zimmer. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja übersichtlich. Und habt ihr mal in die Schränke reingeguckt? Nein. Sollen wir es mal machen? Hm? Also die ersten oben drei dürfen wir ja reingucken und... Na, die sind ja für euch freigeräumt. Genau. Da ist ja nichts drin. Sollen wir das machen? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich kein gutes Gefühl dabei. Ich glaube, das Zimmermädchen würde gerne die Schränke. Ja, das Zimmermädchen darf es auch. Oder? Boah. Was haben wir denn hier? Alles kann man schon mal. Mhm. Kanada, Reiseführer. Kameras gibt's. Oh nein, eine Bibel. Das hätte ich nicht gedacht. Heilige Schrift, gleich neben Toxilogis. Was immer das sein mag. Das ist ein homöopathisches Mittel bei Erkältungskrankheiten. Okay, Aberglaube. Und Aberglaube? Ja, also doch eine Frau vielleicht. Mhm. Und Paspertintropfen. Ihr glaubt, Toxilogis wirkt nicht? Eigentlich kann es ja nicht wirken, ne? Warum nicht? Wenn nichts drin ist. Okay, ich sehe schon, ihr seid keine Homöopathen. Oh, bin ich. Wir sind, wie soll man sagen, wir sind so Freunde der Aufklärung. Ah, okay, alles klar. Mhm. Sollen wir gucken, ob sie katholisch und evangelisch ist? Ja. Wie unterscheidet man das? Ach, weiß ich auch nicht genau. Gibt's aber. Mhm. Luther-Übersetzung oder... Da, Alte Martin Luther. Und, na, na ja. Luther. Protestantisch. Protestantisch, genau. Und das Alte Testament auch. Mhm. Protestantisch. Mhm. Schauen wir mal rein, wie die so aussieht. Die ist schon... Ah, da Achtung. Ein Lesezeichen. Ja. Boah, wir sind echt ziemlich neugierig gerade. Ich. Nein, also jetzt sind wir ja richtig mit im Bunde. So, vielleicht magst du das mal vorlesen, was wir hier gefunden haben. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Buchen Sie ein Zimmer und werden Sie Teil des größten Hotels der Stadt. In unserem Hotel sind Sie nie der einzige Gast. Es braucht immer einen weiteren Gast, damit unser Hotel funktioniert. Das größte Hotel ist ein Hotel des Tauschens und Teilens. Hotel Köln, das größte Hotel der Stadt. Mein Name ist Mirko, hallo? Ja, hallo? Ja, es gibt noch Zimmer. Für wann? Anfang Dezember. Da ist im Moment leider noch nichts. Nee, für den Zeitraum nicht. Aber ich könnte Ihre Personalien aufnehmen und mich melden, sobald wir was Passendes gefunden haben in den Zeitraum. Ja? Genau. Okay. So, das war die drei. Die Gäste mit dem Wunsch nach 12 Leben schlafen normalerweise getrennt. Und jetzt haben die dieses kleine Zimmer mit einem Bett. Mal sehen, wie denen das bekommt. Normalerweise haben die richtig viel Platz in ihrem Landsitz, die jetzt unsere Suite 5 ist. Da muss ich jetzt auch hin. Die Suite 5 ist ja sehr beliebt bei unseren Gästen. Fast jede Nacht belegt. Ich bin da reingekommen und dann sieht man ja, die Wohnung, da merkst du richtig, das ist jetzt die Wohnung, wo die jetzt erstmal bleiben werden. Das ist deren richtiges Zuhause für länger. Und dann fragt man sich, warum gibt jemand eine so schöne, so große Wohnung auf? Und dann habe ich gedacht, dann muss denen wohl irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen sein. Oder die Stimmung zwischen denen muss nicht gut gewesen sein. Die brauchten einfach aus irgendeinem Grund einen Tapetenwechsel. Eine der vielen Fragen, die ich mir auch bei der 5 gestellt habe. Und natürlich das verschlossene Zimmer in dieser Suite. Mit dem verschlossenen Zimmer ist das so eine Sache. Also ich bin jetzt hier in Delbrück und es ist total riesig. Es sind so 6 Zimmer. Naja, eigentlich sind es 5, weil eins ist abgeschlossen. Aber ja, es ist toll. Also ich hatte noch nie so viel Platz für mich alleine. Es ist richtig ungewohnt. Ich weiß, was da drin ist. Und ich kann nur sagen, dass es gut ist, dass die Tür verschlossen bleibt. Die Suite 5 oder das Geheimnis hinter der verschlossenen Tür. Hallo Tobias. Hey Mirko. Verrat uns doch mal das Geheimnis von deinem Cocktail Marodes Macchiato. Wir werden keine Geheimnisse verraten. Hey, jetzt komm schon. Was ist denn da drin, dass der so unglaublich lecker ist? Auf keinen Fall, Mirko. Das kann ich dir nicht sagen. Hey, komm, eine Zutat. Ich hab zu tun. Ich kann dir das nicht sagen. Wieso denn nicht? Das geht nicht. Tobi. Eine Zutat verrate ich dir. Mimosensirup. Mimosensirup? Okay. Ja, Mimosensirup. Okay, komm mal rein. Ja, auf keinen Fall. Hallo. Macht niemand auf. Ich stehe hier vor der Suite Nummer 5 in Köln-Delbrück. Sehr ländlich. Wäre echt nichts für mich hier. Viel zu weit draußen. Es gibt niemanden auf der Welt, den ich sieze. Irgendwie auch ein bisschen gruselig. So in dieser absoluten Stille, ne? Draußen auf dem Land. Man hört nichts. Die Fenster sind so irrsinnig gut isoliert. Das ist schon fast schlimm. Eben habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte das Klopfen an der Tür gehört. Grandioses Setting für einen Horrorfilm. Ich kann jetzt hier, ich könnte jetzt hier irgendwie meine Hose ausziehen und nackt durch fremde Leuts Wohnung rennen. Schon spannend. Natürlich ist es besonders spannend, was hinter dieser verschlossenen Tür ist. Macht immer noch keiner auf. Dabei müsste ich da dringend mal durchfeulen. Also ich weiß zwar, was da drin ist, aber wie es dazu kam, ist eine ganz andere Frage. Ist doch irgendwas mit Ananas drin, oder? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Milch? Ich kann es dir nicht sagen, Mirko. Jetzt komm schon. Limette? Nein. Ja, okay. Das war Geheimdienst, oder? Ja. Auf jeden Fall sehr lecker. Das ist schön. Ja, danke, Tobi. Ja, bitte, Mirko. Dann wollen wir die Geheimnisse mal auf sich beruhen lassen. Vor mir steht nun ein frisch zubereiteter Cocktail. My home is my castle. Und ich möchte Sie dazu einladen. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie an nichts. Denken Sie einfach mal an gar nichts. In dem verschlossenen Zimmer ist ein riesiges Terrarium. Der Raum ist vollkommen schwarz. Lauter Schlangen, also lauter exotische Schlangen. Dem schwärzesten Schwarz, was es überhaupt gibt. Die Höhle, der Schutzraum. Wenn man da steht, sieht man auch die Wand überhaupt nicht. Wo man sich irgendwie sicher fühlen konnte, so sicher, dass man dann einfach auch ruhig schlafen konnte. Sondern man denkt, man steht vor einer Schlucht. Hinter der verschlossenen Tür sind die Köpfe der Ex-Frauen des Gastgebers. Der hat zwei Schlüssel und kann dann da rein. Dann ist es eine Urangst, die da hochkommen kann. In Einmachgläsern. Schlafen ist ein schutzloser Zustand. Ein Loch in der Welt. Ich möchte Ihnen noch einmal die Nummer nennen, unter der Sie mich jetzt erreichen können. Wie gesagt, wenn Sie weitere Fragen haben oder auch einfach nur Hallo sagen wollen, rufen Sie mich an unter 0176 618 78475. Guten Morgen, jetzt ist es kurz nach 8. Alle Gefühle von Fremdheit und Unwohlsein, die gestern noch waren, sind eigentlich mehr oder weniger weggeschlafen. Offensichtlich macht es einen großen Unterschied, an einem Ort aufzuwachen, im Vergleich dazu, wach an einen Ort zu kommen. Hallo, guten Tag. Morgen, willkommen. Danke sehr. Hallo, willkommen. Der kleine Junge ist wieder da. Er hat einen ganzen Schuhkarton voller Schnecken dabei. Weinbergschnecken, kleine gelbe Schnecken und Schnecken mit einer braunen Spirale auf dem Gehäuse. Er beobachtet ihre Wege, wie sie kriechen, wie sie gegenseitig mit ihren biegsamen Fühlern ihre Spuren, die sie hinterlassen, abtasten. Immer mehr Leute arbeiten immer mehr, immer stärker und sind jetzt sozusagen verkaufen, wenn man so will, ihre ganze Seele einer Unternehmung. Und zu Hause macht man so Cocooning. Man baut so Abziehbilder auf. Die orientiert sich an Klischees. Und dann fand ich es halt komisch, wie sehr Cocooning auch in uns schon operiert. Dass wir ein Stückchen überinszenieren oder so. Kann man das sagen? Zu Hause? Vielleicht. Es fällt uns ja nicht so auf. Und jetzt im Kontrast ist mir das so aufgefallen. Aber ich hatte heute Morgen schon jemanden da, die hat das ganz ähnlich geschrieben, dass sie in dieser anderen Wohnung auf einmal sehr stark über ihre Wohnung nachgedacht hat, dass da so wie so ein Rückkopplungseffekt entsteht. Ah, da ist Feline, die Hausdame. Ein Hallo an Feline. Feline, hast du einen Moment Zeit? Ah nee, jetzt ist gerade ganz schlecht. Später, ja? Ja, gut. Dann versuchen wir es später nochmal. So, ein letzter Gang durch die Wohnung. Noch ein paar Dinge an ihren Platz zurückräumen. Andere Dinge lassen wir jetzt mal absichtlich unaufgeräumt. Und schließlich interessant an dieser Stelle das Bedürfnis, Spuren zu hinterlassen. Ich habe das ja nicht in der Form, in der ich das vorgefunden habe, von den Bewohnern so hinterlassen bekommen, sondern irgendwelche Menschen waren hier und diese Menschen haben ihrerseits Spuren hinterlassen. was hier ist echt und was ist falsch. Ne? Weiß man nicht. Nehmen auch sie die einmalige Gelegenheit wahr und erproben sie andere Räume und andere Leben. Möglichkeiten tun sich auf. Also ich finde, dass die Wohnung für uns eigentlich ungefähr richtig wäre, weil ja, aber die Größe, Mama ist ja auch noch da. Ja, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt alleine mit dir wäre. Ja. So wie der Mann, der hier wohnt. Hä? Ich glaube, der wohnt hier alleine mit seiner Tochter. Also ich glaube, ja, dass er. Kind. Ja, genau. Das kann schon sein. Würde ja auch gehen. Ich denke, dass er entweder komplett mit ihr hier wohnt oder dass die manchmal da ist. Dass sie manchmal bei der Mama ist und manchmal beim Papa. Also ich könnte mir dich eigentlich hier gut vorstellen in der Wohnung, ja, dass wir hier da zusammen wohnen können. Zusammen schon, aber mit der Mama nicht. Mit der Mama will ich bei uns wohnen. Bei uns ist es besser. Bei uns ist es größer und man ist es mehr gewohnt auf jeden Fall dort. Ich sag nur bei uns, dass es besser ist. Also ich finde es halt besser. Ich wohne da ja auch. Andere Leute fänden es vielleicht nicht besser. Jetzt fühle ich mich eigentlich sehr wohl in meiner Wohnung in Ehrenfeld. Die auch tatsächlich, also wirklich eine richtige Heimstatt ist. Das ist ja auch nicht unbedingt jede Wohnung. Ne? Es gibt ja durchaus auch Orte, an denen man wohnt und Orte, die eine Heimat sind. Es ist mittlerweile so, dass ich irgendwie erst dahin kam und denke, ach, hier bist du zu Hause. Hier riecht es richtig, hier sieht alles richtig aus, hier kannst du irgendwie, man könnte mir die Augen verbinden und ich würde alles finden. Und das sind natürlich, das sind auch besondere Orte, finde ich. Mhm. An denen man vielleicht auch gewissermaßen das auch was erlebt haben muss. Ich weiß nicht genau, ab wo sich diese Orte von anderen Orten trennen. Hier ist es. Ein sehr sympathischer Gast, diese Dame. Zumindest am Telefon. Da bin ich mal gespannt, wo sie gelandet ist. Andi ist gerade mit ihrem Gastgeber unterwegs. Da ist ja jetzt, passiert dann ja auch noch was. Das ja, dann auch jemand ein. Ich bin mal gespannt, was da. Ich meine, ich hoffe, dass da jetzt auch tatsächlich jemand einzieht. Ich muss ja ehrlich sagen, dass dieser exhibitionistische Aspekt fast noch spannender ist für mich als der. Voyeuristische Aspekt, genau. Mhm. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob ich jemals was davon erfahren werde, was die anderen Leute da so für einen Eindruck haben. Aber trotzdem echt gespannt. Also auf jeden Fall mehrere Anzüge. Ja. Und also Anzugjacken. Für Auftritte wahrscheinlich, mhm, oder? Ich glaube tatsächlich, der ist Musiker. Was ist das, ein bekannter Pierre Cardin, ja. Ah. Okay. Sieht auch schick aus, finde ich, muss ich sagen. Mit der ist schön, ne? Schön, also. Ja, der ist sehr schön. Meinst du, der hat eine Freundin? Ja, glaube ich. Ja, meinst du? Ja, aber... Was, worauf schließt du das? Ja, komm, wir gehen mal ins Bad. Bad ist ganz wichtig. Ja. Das ist auch sehr reduziert gehalten. Oh, ja. Ne? Mhm. Muss man mal sagen. Es gibt keine Frau. Guck mal, dann würden doch da irgendwie mehr, obwohl das sind ja zwei Zahnbürsten. Naja, die Tochter und er. Nochmal hier rein. Nagellack. Entferner. Und Nagellack, guck dir das an. Aber die sind ganz pink und ganz billig, die sind vom Kind. Guck mal. Stimmt. Kein Mensch benutzt. Würdest du solchen Nagellack benutzen? Nein. Das ist jetzt hier hellrosa Essenz, der hat 2 Euro gekostet. Das ist Kind. Ja. Und haben Sie Ihre Wohnung auf eine bestimmte Art hinterlassen? Irgendwas weggeräumt, Geheimnisse, Tabus? Kaum. Also ich habe eigentlich nur ein bisschen grundliche Geburtstagsansatz getan. Aber sonst nichts groß. Tagebücher? Sonst nicht. Nur die Tagebücher liegen da, wo sie immer... Wo liegen die denn? Wenn jemand sucht, in so einem Bücherregal neben dem Schreibtisch. Der schreibt Tagebuch. Ich? Ja, hier hinten sind ganz viele Tagebücher. Krass. Ich habe ja meine weggeräumt. Tagebuch 2002, Sommer. Da. Ich guck mal nur die Schrift. Mein Gott. Mhm. Wie krass das ist, bei jemandem anderen echt so die ganzen privaten Dinge reinzugucken. Greifen Sie nun in Gedanken in Ihre Taschen. In eine schmale Hosentasche. In eine schwere Umhängetasche. und eine weiche Stofftasche. Holen Sie Ihre Schlüssel heraus. Geben Sie Ihre Schlüssel an der Rezeption ab. Und Sie erhalten neue Schlüssel. Ja, hallo? Zum Beispiel die Nummer 36, die Suite der suchenden Liebe. Justine. Jetzt riecht dieser Leberfleck schon wieder so groß geworden. Kann doch nicht wahr sein. Aber wenn da Haare drauf wachsen, dann ist das, glaube ich, nicht schlimm. Muss ich mal zum Hautarzt gehen. Also wäre da was für dich, Jon, ne? Ja. Schon süß, müsste man mal wieder abstauben hier, aber... Wo wollten wir noch gucken gehen? Kurz hier die aktuellen Platten. Hier, Tonsteine Schaben, Tokotronic. Guck mal hier bei den CDs. Hermann Dünn. Der hört auch mal, der setzt sich auch hin und hört mal so eine traurige Platte. Ja. Mixcassette. Hat er auch noch ein Tape hier? Oh, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall noch. Aus melancholischen Gründen. Weißt du was, die machen wir jetzt rein. Nimm mal die hier. Hat kein Tape mehr? Doch. Ach doch. Doch. Und was für eins schick. Legt man die jetzt so rum ein? Wir probieren es aus. Mhm. Tape. Mein Gott, wenn ich überlege, wie jemand anders in meiner Wohnung jetzt genauso ist und da so rumguckt. Tiere keine. Tiere keine, genau. Balkon. Balkon. Keine Tiere, aber ich nehme. Oh. Ja. Ist eine Raucherwohnung. Ja. Muss man sagen. Genau. Dass es die Leute wissen. Manche kommen da gar nicht mit klar, aber wir haben eigentlich auch einen Raucher. Das würde eigentlich ganz gut passen. Den müsste ich vielleicht mal anrufen. Der wollte heute oder morgen einchecken. Ah, jetzt arbeitet Feline gerade an der Rezeption. Dürfen wir dich jetzt stören? Ah, jetzt ist auch gerade ganz schlecht. Später, ja? Gut, dann bis später. Das ist Quatsch. Ich muss dann das hier ändern in 13. In 12. Weiß ich nicht, in 12. Jan hat auch die 12 vergeben. Ja gut, aber du kannst die 12 nicht behalten. Nee, jetzt ist die 12 schon jemand anders. Dann kommen wir durcheinander, deswegen 13 ist schlecht. Im Hotel macht man das nicht, ne? Stimmt, ja. Achso, Sie haben recht, ja. Sie möchten nicht die Nummer 13. Ja, ja. Die im Hotel gibt es die gar nicht. Gut, dass Sie das sagen. Dann gebe ich Ihnen, dann machen wir die 13, streichen wir komplett. Die streiche ich auch hier. Und gebe Ihnen die 14, ja? Sehr gut. Und haben Sie irgendwie eine Gebrauchsanweisung hinterlassen für die Wohnung? Mäßig. Also in der Küche ist eine Herdplatte ist kaputt. Da sind Farben, da sind Leinwände. Die kann jemand dann malen. Jemand kann elektrische Gitarre, akustische Gitarre spielen. Also ich habe feel free to paint. Ah, feel free to paint. Wir lesen Ihnen Ihre Träume von den Augen ab, auch wenn Sie sie noch gar nicht geträumt haben. Tschüss. So, jetzt muss ich mal die Reservierung durchsehen, ob da noch was Passendes für die Frau Pohl war das, genau. Diese nehmen. Oh, nee. Oh, jetzt wäre es dahinter gefallen. Oh, Scheiße, Mann. Ich glaube, der Hauptgewinn ist eigentlich, dass man seine eigene Wohnung mit anderen Augen sieht. Man kommt mit fremden Augen rein und denkt, was würde ich jetzt komisch finden oder unerträglich oder abstoßend. Ach so, beim Präparieren. Man wird betriebsblind, ne? Ja. Also ich finde ja immer alles okay und arrangiere mich mit allem. Ja. Und welche Wohnung kriege ich denn eigentlich? Gucken wir mal. Was war mit Beensberg? Sag mal so, das ist sicherlich die interessanteste, anspruchsvollste Wohnung. Hm. Anspruch im Sinne von durchdesignt oder was? Ja, durchdesignt könnte man das auch nennen. Also ich war noch nicht da. Umgekehrt. Was man jetzt sagen muss, es ist die Wohnung eines starken Rauchers. Winsbeck ist interessant. Ja, deswegen das heißt, ich weil ich da Gast bin. Ich kenne die Ehrenfeld. Ich kenne mich das mal hier bei Waldisch. Ich weiß auch, wo das alles ausspielt. Aber Winsbeck ist eine Herausforderung. Ja. Keine Galerie, kein Museum. Was ist das denn? Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das mit Beensberg. Ja? So, ja. Der Page bringt sie gleich hin. Ja. Das ist die Nummer 14. Was ist denn eine Tür in der Wand? Es geht ja was ist denn da drin? Ich habe so viel schlechte Erfahrungen. Wieso soll ich irgendwo in Müller melden? Nee. Was habe ich quasi davon? Ich habe ja meine Wohnung. Meine Wohnung will keiner. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich bin auch nach dem wirklichen direkten Sinn, was ist auch nach dem direkten Zusammenhang am Suchen. Weißt du? Wie kommt die denn da rein? Ja, Hallöchen, ich bin jetzt hier in der Wohnung. Es ist schon richtig, es ist wirklich ein starker Raucher. Es ist alles Nikotin getränkt, aber das wusste ich ja schon, das hatte man mich gewarnt. Allerdings, ich habe ja Probleme gehabt, weil ich dachte, in meiner Wohnung ist zu viel improvisiert, zu viel chaotisch. In dieser Wohnung funktioniert überhaupt nichts. Ich könnte auf dem Sofa schlafen. In dieses winzige Schlafzimmer traue ich mich nicht rein, das ist vollgestopft mit Klamotten und Bildern und Mann spielt offenbar Gitarre und er malt ganz offenbar und er hat sich eine Ecke als Atelier eingerichtet, dagegen ist nichts zu sagen. Es ist ein etwas gewöhnungsbedürftiger Stil. Es gibt einen Balkon. Ich habe erst gedacht, okay, ich schlafe dann auf dem Sofa und wische mir den Tisch auf dem Balkon ab und mache den Stuhl sauber und schütte die Aschenbecher aus. Aber ich muss sagen, ich finde keinen Lappen. Ich glaube, mir ist das zu heftig. Ich breche das jetzt ab. Ich habe in der Rezeption angerufen und ich kriege etwas anderes. Nummer 14 oder die Suite auf der Kippe. Ich habe doch gesagt, dass ich da vorher mal vorbeischaue und ordentlich sauber mache. Mache ich doch gern. Kriegt man ja gar nicht mehr so oft zu sehen. Ist ja eh schon immer sauber, wenn ich komme. So, und mit der Dame in der Suite der suchenden Liebe und ihrem Gastgeber scheint das auch nichts zu werden. Die in der Rezeption meinten, er checkt gerade noch mal ein. Aber nicht allein. Ja, da bin ich schon. Hallo. Hallo. Bei Ihnen ist gerade die große Frage für die nächste Nacht, sind Sie da zu zweit oder alleine? So. Are we two or are we one? Do you want to continue with the game? Well, it seems so. Okay, yeah, we are two. Ich lasse euch jetzt ein bisschen von der Musik laufen, während ich duschen gehe, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie auch vielleicht für euch nett. Ein bisschen Katerstimmung Musik. So, you enjoyed your night? Yeah, it was lovely. The place was really great. The place was lovely. I'm coming home to make sweet love to you. Auch wenn man vielleicht keinen hat, mit dem man süße Liebe machen kann, wenn man trotzdem irgendwann nach Hause. Was ist das für ein Bedürfnis? Unser Hotel macht Träume wahr. Wir beschützen unsere Gäste mitunter aber auch vor ihren Träumen. Manchmal muss man auf die nächste Suite warten. So, ich bin wieder zurück. Die Dusche war jetzt okay. Die war nicht der Hammer, aber die war okay. Und ich fühle mich jetzt vor allen Dingen auch irgendwie wieder frischer und besser. Und ja, jetzt habe ich auch unter der Dusche noch überlegt, was ich euch sagen kann und was ich euch sagen will. Ja, ich merke, dass das irgendwie gut ist, aus seinem Fahrwasser mal irgendwie rauszukommen und was anderes zu sehen. Und was mich vor allen Dingen irgendwie hier so beeindruckt, ist so diese, so das Authentische. Der Junge legt in die Schachtel Blätter, eine Apfelschale, einen Fliegenflügel und eine Ameise. Auf die Schachtel schreibt er Schneckenrestaurant. Und wie ist es Ihnen ergangen? Ich hatte gestern, habe ich mir selber einen wunderschönen Urlaubstag gegönnt und habe mir also wirklich den Zoo und die Flora in voller Größe und im vollen Umfang angesehen. Etwas, was ich seit langem vorhatte. Und das war wunderschön. Das war wirklich ein Urlaubstag. Ich habe das ernst gemeint gerade eben, dass ich so wirklich einen Schmutz gar nicht mehr zu sehen bekomme. Ist doch normal. Der Mensch isst, schläft, kackt und irgendwann wird er zu Staub, wie alle anderen Lebewesen auch. Wir glauben, wir hätten alles im Griff. Das haben wir wirklich nicht mehr im Griff. Am Ende alles Staub. Da hier, mein Staubwedel, erinnert mich permanent daran. Gestern hat mich Frank hier kurz besucht, hier in der schönen Wohnung in Lindenthal. Der war erstaunt. Da wäre doch erstmal so ein Widerspruch, weil ich doch so engagiert bin für Privatsphäre im Netz. Und ja, habe ich Frank gesagt, naja, wieso? Ist überhaupt kein Widerspruch. Also, weil ich öffne mich ja bewusst und es zwingt mich niemand. Das entscheide ich ja. Bei uns geben Sie freiwillig die Kontrolle ab. Sie bestimmen über das Öffnen Ihrer Privatheit. Vertrauen Sie Ihrer Wohnung, dem... Was ist das denn jetzt schon wieder? Ist die Tür schon wieder aufgegangen? Das gibt's doch nicht. Da geht's ja weiter. Also von da kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Warum soll ich mein komplettes offenbar? Warum sollte ich das jetzt auf die Bühne stellen? Ja, neugierig. Warum nicht? Weil ich nicht wollte, dass fremde Leute in meiner Unterwäsche wühlen. Aber diese sogenannten Unterwäschenschnüffler, die sind doch sehr rar gesät, oder nicht? Nein, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Mit der Unterwäsche von Ihnen? Mit den Schnüfflern. Ja, das Private. Was ist das eigentlich? Ist das die Kaffeetasse? Sind das die Bücher? Also, bei Kindern ist es ja die eigene Notdurft. Jedenfalls in einer bestimmten Zeit. Und da können sie sich ganz schwer vertrennen. Oder George W. Bush, also habe ich mal gehört, der hat sich zum Beispiel bei seinen Deutschlandbesuchen immer so eine Art Campingklo mitgenommen. Und der wollte nicht, dass seine Notdurft in der deutschen Kanalisation landet oder sonst wo. Da hat er sie lieber aufgefangen und wieder mit nach Hause genommen. Ja, der hatte wohl Angst, dass man aus seiner Notdurft irgendwas ablesen kann, vielleicht irgendwelche Krankheiten oder DNA-Analyse oder dass man versuchen könnte, den zu klonen. Da hat er also quasi seine ganze private Scheiße wieder mitgenommen. Außer einem Container, der ging dann irgendwie verloren. So, ich habe zum Beispiel... Danke, Sebastian. Ich kenne den Stand seit Jahren. Ne? Und zwar immer, wenn ich mit dem Roller von der Mühlheimer Brücke gekommen bin. Mit dem links abbiege Richtung Kirse, also Ebertplatz, rieche ich bei entsprechender Thermik den Elefantengestank. Ne? Ganz intensiv. Das die Thermik ist wichtig. Ne? Die Wetterlage und das offene Visier natürlich am Roller. Ne? Und die Verbindung herzustellen, so. Ne? War dann heute besonders eindrucksvoll. Ne? Das heißt, du wusstest vorher nicht, dass es Elefantengestank ist? Du ich habe es immer auf irgendwelche großen Säugetiere zu tun. Das muss das verschlossene Zimmer aus der Nummer 5 sein. Wieso geht denn der Mirko nicht dran? Ich brauche doch den Schlüssel von der 5 in Delbrück nochmal, bevor die wieder nach Hause kommen. Jetzt bin ich außerdem eben bei euch gewesen. In Delbrück. Okay. Und da sind so zwei Holzkisten. Ich habe sie nicht aufgemacht. Ich weiß, was drin ist. So ganz schwere... Ach, da sind Bullkugeln dran. Ja. Okay, ja. Ja. Okay. Und die habe ich mir dann unter das Klo gemacht, weil... Der WC sitzt, das merke ich auch. Ich bin ja auch viel unterwegs sozusagen, ich kriege auch mit. Manche sind recht niedrig. Deswegen dachte ich, das sind Riesen, die hier wohnen. Was? Riesen in der 5? Da sind so... Oh, Entschuldigung, ich muss wohl kurz eingeschlafen sein. Ich werde mich in Köln jetzt auch wie ein Tourist bewegen, nicht wie sonst. Sonst würde ich mich ganz anders, sonst würde ich mich bewegen. Ja, das ist so einfach sinnfrei und beobachten. Ja. Ja. Wie sehe ich das? Sinnfrei und beobachtend. Unser Gast Hans ist ein Reisender. Er hat in seinem Leben immer wieder alles eingetauscht, gegen scheinbar immer weniger. Und er hat recht. Er hatte auch recht damit, nicht den Schlüssel Nummer 13 zu nehmen. Und jetzt düst er mit seinem Mofa durch die Stadt, ziellos, und hat nichts mehr. Er ist froh, den letzten Ballast losgeworden zu sein. Er wird nicht mehr in seine Suite zurückkehren, so wie ich die Sache sehe. Er ist ein wahrer Reisender geworden. Nummer 14 oder die Suite auf der Kippe. Vielleicht eher Suite 14 oder die Erkenntnis am Zoo. Nachtrag. Dieser lange Flur gleich rechts, wenn man reinkommt, mit den 8 Türen, 4 links, 4 rechts. Ganz hinten rechts, das abgeschlossene Zimmer. Das ist das Zimmer, in dem ich an einem Romanprojekt schreibe. Ein Roman über einen Datenschützer, der als Hobby das spurenlose Öffnen von Türen hat. Sie werden im größten Hotel der Stadt immer anderen Gästen begegnen. Und sie werden sich viel zu erzählen haben. Ich hatte vorher so eine kleine Minibar dahingestellt mit so Süßigkeiten und das wurde gegessen. Meine Früchte waren auch zur Hälfte weg. Und hiermit hat das einfach mal wieder gut in das Leben anderer Menschen so einzutauchen. Und ich habe mir eher gedacht, ich glaube, ich muss wieder mehr Menschen reinlassen in mein Leben. Ja, ich verabschiede mich nun von Ihnen. Und auch von einigen Gästen, die uns heute verlassen und in ihr Zuhause zurückkehren. Waren Sie zufrieden mit Ihrem Aufenthalt im größten Hotel der Stadt? Wie ist es, wieder nach Hause zu kommen? Riecht es anders? Ist etwas hinterlassen worden? Jetzt fällt mir gerade was ein. Das ist so ein komisches Ding. Ich bin hier nicht zu Hause. Ich bin hier gerade zu Gast. Das denke ich gerade in der Wohnung. Und ich wohne hier und bin nicht zu Hause. Oder man ist überall zu Hause, keine Ahnung. Gruselig. Ich gehe weg. Ich habe geträumt, dass wir alle Schnecken waren. Und dann kam, und eine hatte gar kein Haus. Ich glaube, das war eine Nacktschnecke. Und dann kam ein großes Tier, so eine Art Monster. Und dann weiß ich nicht mehr. Es ist kostenlos, doch nicht umsonst. Hallo Mirko. Hallo Andreas. Alles klar? Irgendwas Besonderes? Ja, ein Gast hat angerufen und sich angemeldet. Den habe ich hier aufgeschrieben. Steht hier. Und ansonsten, müsste man Justine noch sagen, dass sie frische Bettwäsche in die Zehen legt. Da haben die nichts. Okay, alles klar. Ja? Gut, ja. Dann ruhe dich mal schön aus. Schlaf gut. Bis morgen. Danke. Im Hotel Köln. Das größte Hotel der Stadt. Das größte Hotel der Stadt. Von Philine Fellhagen und Jan Holtmann. Des Weiteren von und mit Mirko Monshausen, Justine Hauer, Andreas Schneiders, Jan Holtmann, Tobias Fritsche, Philine Fellhagen, Jürgen Fricke, Duncan Idaho, Doris Hanschel, Mick Schulz, Christian Bernhardt, Dorothea Bude, Markus Kramer, Claudia Saar und viele weitere Gäste des größten Hotels der Stadt. Musik: Gregor Schwellenbach. Technische Realisation: Tim Sander. Regieassistenz: Mirko Monshausen. Regie: Philine Fellhagen. Es ist ganz schlimm. Die Frau, die hier wohnt, die liebt, glaube ich, auch Lakritze und die hat in der Küche so eine Packung Salmiak-Lakritze liegen. Und wenn ich da einmal mit anfange, kann ich damit nicht aufhören. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, Köln 2013. Dramaturgie und Redaktion: Isabel Platthaus. Das war Pop 3 über das größte Hotel der Stadt, das auch jetzt wieder seine Pforten geöffnet hat. Buchen können Sie unter der Nummer 0176 618 78 475 0176 618 78 475. Nachtportier Mirko steht für Ihre Anfragen bereit. Dieses Hörspiel steht auch bereit, nämlich ab sofort zum Download im WDR3 Hörspielspeicher. Morgen Abend in WDR3 Open gibt's die Soundworld mit Alpengroove.